Das Kutschpferd aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Kutschpferd. Ein Kutschpferd sah den Gaul den Pflug im Acker ziehen und wieherte mit Stolz auf ihn. »Wenn«, sprach es und fing an, die Schenkel schön zu heben, »wenn kannst du dir ein solches Ansehen geben, und wenn bewundert dich die Welt?« »Schweig«, rief der Gaul, »und lass mich ruhig pflügen, denn baute nicht mein Fleiß das Feld, wo würdest du den Haber kriegen, der deiner Schenkel Stolz erhält?« Die ihr die Niedern so verachtet, vornehme Müßiggänger, wisst, dass selbst der Stolz, mit dem ihr sie betrachtet, dass euer Vorzug selbst, aus dem ihr sie verachtet, auf ihren Fleiß gegründet ist. Ist der, der sich und euch durch seine Hand ernährt, nichts Besseres als Verachtung wert? Gesetzt, du hättest bessere Sitten, so ist der Vorzug doch nicht dein. Denn stammtest du aus ihren Hütten, so hättest du auch ihre Sitten. Und was du bist und mehr, das würden sie auch sein, wenn sie wie du erzogen wären. Dich kann die Welt sehr leicht, ihn aber nicht entbehren. Ende von Das Kutschpferd, aufgenommen von Sonja.